Gesang zur Mitternacht 1 und 2. Aus Helle Nacht von Emmy Hennings. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gesang zur Mitternacht. 1. Was webt wohl jetzt am Seenzaume? Das Farbenband im Sammetpflaume? Zum Opfer schmiegsam taubenblau. Wie singt der Perlenglitzertau, leis Jubilate am Gestade? Was klagen im Silbermurmelbade, lächelnde Quellen? Wie summen die Hellen, die süßen Melodien? O, viel hat mir geliehen dieser Tag. Doch klarer als der Sonnenhag, weit heller als was Licht versang, in jener Morgenfreude überschwang, singt mir die tiefe Mitternacht. Die Bergeskurven schlafen sacht, von der Erinnerung überdacht. Die weichen Linien der Länder sind Ornamente himmlischer Gewänder. In heimlich stillem Seelenschwur ruht nun das Schicksal der Natur. O Seele über Zeit und Raum, Prophetin der Hügel, Sehnsuchtstraum, O Seherin der tiefen Seengründe, O Strahlenkranz um Herzenswunde, die Mitternacht ist deine Stunde. Jetzt ist das hohe Licht erwacht, wie tief singt mir die Mitternacht. 2. Meinen Namen habe ich vergessen und mein Gesicht weiß nichts von mir, bin nicht ich. So weit entglitten, fern hinabgesunken. Durch rote Dunkelheiten bin ich lang geflogen. Da ward Verliebtes, Liebe. Ein stilles, klares Wasser bin ich. Die Dombogen einer Silberbrücke wölben sich in mir. Ich berge das Schattenbild der Liebenden. Da sie sich lauschend über mir neigten, trank ich ihre Zärtlichkeit. Umarmung und Echo ruhen nun in mir. Irgendwo ist ein Traumschall Mai. Liebend singt sie vom Sein der bunten Häuschen, singt Süßigkeit der Dörfchen auf Friedenshügeln, da horche ich Sterne trunken. Der Mond hat alle seine Tränen in mich geweint. Ich fasse der Rubine Leuchten, ich durchscheine Kristalle. Wasser wird Welten groß. In der Ruhe Einsamkeit spiegelt sich das All. Da raune ich der hohen Berge Grund und Verwandlung. Die Kronen der Platanen sinken. Mein Prophetenlied schwebt über den Bäumen, versenkt sich in den See und sagt den Seen ihre Zukunft. Alle Sterne habe ich aufgenommen. Sie sind so wehend weich in die Tiefe gefallen. Darüber hat sich das Wasser bewegt. Welches Meer könnte so viel Hoffnung bergen? Da ist mir, als umkreise Sehnsucht, liebend die Erde. Ich bin ein Weinen über Schönheit. Ich bin ein Neigen und Fließen. Ich bin ein Mensch, weil es Menschen gibt. Ich höre ein Wort und falte die Hände. Meine Augen sind aufgetan in der Klarheit. Alle Menschen sind Kinder der Sternenliebe. Ende von Gesang zur Mitternacht 1 und 2.